Dialog 3. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Selbstverständlich. Hier ist meine Karte. Würden Sie bitte hier unterschreiben? Danke. Hier ist Ihre Quittung. Ich brauche auch einen Beleg mit dem Datum für meine Firma. Kein Problem. Ich bringe ihn gleich.